Der russische Verlag Russiski Pisazelli gab das unvergängliche klassische Werk von Kim Jong-un, Selbstloser Dienst an den Volksmassen ist die Existenzweise der Partei der Arbeit Koreas und die Quelle ihrer unbesiegbaren Kraft als Broschüre heraus. Am 6. Januar gab es im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes. Auf der Veranstaltung betonte der Redner, beim Lesen des Werkes vom obersten Führer Koreas Kim Jong-un habe er mehr über seine glühende Liebe und sein großes Vertrauen zum Volk und sein Credo und seinen Willen dazu erfahren, dem Volk aufopferungsvoll zu dienen. Auch diesjährige Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un sei ein historisches Werk, das seine erhabene Anschauung über das Volk widerspiegle.